nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Blessing. Greetings, greetings to each and every one. You know. Blessing for the mix most high. Blessed in this mix of times. Blessing for the mix most high. Blessed in this mix of times. Blessings for the mix of times. Blessings for the mix of times. Blessing. Blessing. Blessing for the mix of times. Take time to meditation. Take time to relaxation. Send blessings to your loved ones. Break on the revelation. Take time to meditation. Take time to relaxation. Send blessings to your loved ones. Break on the revelation. Take time for meditation. Take time for relaxation. Send blessings to your loved ones. Break on the revelation. Take time for meditation. Ja, willkommen bei Coast to Coast. Es ist der 4. Januar 2006 und ihr hört Radio Ostfriesland. Der erste Tune heute war von Low-Tech Hi-Fi, einer britischen Rap-Dub-Combo. Der Tune hieß Blessings, ist sozusagen das Titellied ihres neuen Albums oder aktuellen Albums Mixed Blessings, erschienen auf Big Dada, dem Hip-Hop-Sublabel von Ninja Tune. Jetzt läuft im Hintergrund Nick Manasseh. Haben wir auch schon mal gehört. Ja, heute in der Sendung wird es wahrscheinlich, zumindest zum Ende hin, ziemlich mellow und melancholisch werden. Ich würde sagen, wir hören erstmal den Nick Manasseh Tune. Und danach gibt's noch ein feines Jungle-Stück. the only real dope. All nations of people, one love, L-O-V-E. That's the feeling that penetrates the system. Big up all the dope trying to throw. All of the girls then, shock out. Special dedication and request. Time to have fun. I say, chaos, and they don't touch them. Silent, but I put it in a lingua. Jump up, time to have fun. Arms in the air and reach for the sky. I say, chaos, and they don't touch them. Silent, but I put it in a lingua. Jump up, I do just jump here. Arms in the air and reach for the sky. Tune heißt Chaos. Der Sänger nennt sich Jermaine Fabulous und produziert wurde das von C und Jay Sylvester, erschienen auf B9 Records, irgendwann zwischen 1994 und 1996. Schöner alter Jungle-Tune. Wo wir gerade in England sind, geht's auch weiter mit einem alten englischen Stück. Diesmal von 1989. Letztes Mal schon hier so harten Hip-Hop, Britcore, aus Emden gespielt. Jetzt ein Original von Silver Bullet, 20 Seconds to Comply. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. You now have 15 seconds to comply. You now have 5 seconds to comply. your scripted to scroll. Scroll to the bars, the claim of your soul. Inflict pain, I inject like a viper. Mind for killing, like a psychotic sniper. Lust for blood, and I crave for ammo. Darkest of nights, drowning in sorrow. This ain't a game, exercise of reality. Dying in death, oh what a calamity. Insane maniac, brain ready to blow. Where the fuckers stood, ain't none but a hole. Jesus Christ, not blood on the deck. That a prophecy, in effect is sex. Psycho, running round, gunning everybody down. Sucker hiding in the water, got to be found. Slipping the sea, tracking the HMO. Getting well. your dust. Ay, ay, ay, ay, ay, we. Night and night after day. Das war nochmal ein Tune von der Dub Club Compilation, erschienen auf G-Stone Recordings. Das war der letzte, danach kommt nur noch der geheime Bonus-Track, aber den müsst ihr euch dann schon selber besorgen. Und zwar waren das Bus, aka Daniel Meteo aus Berlin, zusammen mit Raz T. Weed, der auch schon für Rockers Hi-Fi viel gesungen hat. Das Lied nannte sich Sadela. So, jetzt gibt's noch einen Party-Tipp. Das neue Jahr beginnt hier. Zumindest was den Drum and Bass angeht, im Airport in Leer. Nächsten Samstag, 14.01.2006, gibt's dort auf dem großen Floor Drum and Bass und auf dem zweiten Floor Two-Step, Garage und House. Airport in Leer, ehemals bekannt als The Queen. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn die Location nicht umsonst ein bisschen verrufen ist. Die Location ist ja eigentlich ganz nett, aber ja, ich halte lieber meinen Mund darüber, denn die Party wird auf jeden Fall schön. Zum ersten Mal, glaube ich, kommt ein originaler, guter englischer MC. MC Kasha aus London von der New Breed Crew. Der wird natürlich unterstützt von unserem Local MC Prof D aus Aurich und MC Radar aus Bremen. Auf dem Drum Bass Floor legen auf Climax, Lundy, Primus, Isaac, Pulse 09 und Yoda. Und auf dem Two-Step Garage Floor hostet MC Motion aus Bremen. Und die Musik kommt von Miller, Solomon, Mike W. und Lundy. Also nächsten Samstag, 14.01.2006. Bionic Base im Airport in Leer. Könnt ihr auch mit dem Bus hinfahren. Infos gibt's im Netz, zum Beispiel unter soundcentral-crew.com. Link findet ihr auf unserer Website www.coastradio.de. Alright, ihr hört Coast to Coast und heute hört ihr zum ersten Mal klassische Musik bei uns. Und zwar ein schönes Stück, ganz klar, von Sergei Rachmaninow. Kurze Info, der hat gelebt von 1873 bis 1943. War schon in jungen Jahren sehr aktiv, hat dann seine erste Sinfonie geschrieben. Die Aufführung ist wohl ziemlich in die Hose gegangen. Die Leute waren nicht sehr begeistert und Rachmaninow war für mehrere Jahre auch nicht mehr fähig, was zu schreiben. Hat dann aber wieder angefangen und ist ja nicht umsonst einer der bekanntesten Komponisten. Und zwar spiele ich ein Stück, das original veröffentlicht wurde, als Rachmaninow 19 Jahre alt war. Es ist sein Prelude. Prelude? Das ist eigentlich alles auf Französisch, ne? Prelude. In Cis-Moll, Opus 3, Nummer 2. Und gespielt ist das von Wladimir Ashkenazy am Piano. Aufgenommen 1974. Thank you. Yes, das war Sergei Rachmaninov mit der Prelude in Cis-Moll, Opus 3 Nummer 2. Weiter geht's hier mit Blueslegende John Lee Hooker. Kennen einige vielleicht aus dem ersten Blues Brothers Film. John Lee Hooker sitzt dort mit seiner Band, wenn ich mich recht erinnere, vor dem Imbiss von Aretha Franklin und jammt dort. Das folgende Stück stammt von seinem Album The Healer, ist das letzte Stück, No Substitute. We're gonna try this one, okay? I wanna tell you a true story. The fight of life. I know all about it, 'cause I've been through it many times. Ain't no substitute, there's no substitute, substitute for love. Woman gone, that nothing else can take her place. But there's no substitute, substitute for love, no, no. Love will make you gamble. Love will make you drink. Make you stay out all night long looking for love. But there's no, no substitute, substitute, substitute for love. Tell you a story, true, true, true, true story about love. Many times, many times, over and over, over in life. So many people have tried, tried get a substitute, they just don't wake to wake on love. May not be good looking, she may not be so fine, but love, love, love, love, love, love is a burning thing, is a burning thing. I know, I know. I know, I know. I went down, down in the ring of fire. Nothing but love I couldn't find. I couldn't find a substitute for love. For love. I tried, tried. I tried, tried, but it just wasn't there. Just wasn't there. Here's my Stay here. Alright, das waren jetzt mehrere Stücke hintereinander. Nach dem Bluesstück von John Lee Hooker kam es mal Cotton Wool von der Band Lamp, von ihrem so betitelten Debütalbum. Das ganze Album lohnt sich auf jeden Fall. Richtig schön. Und das kurze digitale Dubstück, was wir gerade gehört haben, stammt von der Formation How Job. Das sind Daniel Meyer zusammen mit Dejan Samridic. Ich kann das nie so korrekt aussprechen. Über den zweiten weiß ich auch nichts weiter. Von Daniel Meyer ist natürlich bekannt, dass er unter dem Namen Hexer einige der fettesten deutschen Drum-Bass-Stücke in den 90ern released hat. Hat unter anderem auch unter dem Namen Zapex auf Poets Club experimentellen Drum-Bass released, der richtig gut war und der ist immer noch aktiv. Ich glaube, Howjob treten auch noch auf zusammen. Weiß ich aber nicht genau. Ihr hört Coast to Coast. Informationen zur Sendung gibt's unter www.coastradio.de. Dort auch einige lokale Veranstaltungshinweise. Die Playlists natürlich und sinnvolle Links. Jetzt hören wir das Single Cell Orchestra. Das Lied heißt Knockout Drops im 200 Proof Mix. Yes, es ist der Single Cell Orchestra, Knockout Drops, auch aus der Mitte der 90er Jahre, weiß ich nicht genau. Jetzt ist mir auf jeden Fall noch eingefallen, dass der Daniel Meyer, aka Hexer, aka Zapex, aka die eine Hälfte von Howjob, natürlich auch noch unter seinem eigentlichen Namen Meyer, zum Beispiel auf Groove Attack richtig fetten Drum Bass released hat. Augen und Ohren offen halten, lohnt sich. Das war's schon wieder mit Coast to Coast. Die 55 Minuten sind immer ganz schnell vorbei. Wenn ihr Lust habt, dann hört ihr uns wieder in 14 Tagen. 21.05 Uhr, Mittwochabends auf Radio Ostfriesland. Ich bin Franz Hahnemann und verabschiede mich mit einem alten Drum-Bass-Tune von LTJ Bukem. Heißt Atlantis. Mm-hmm.